Das ist klassisches Heldinnentum. Und das einzige Problem besteht darin, dass viele Spieler der Ansicht sind, sie könnten zwar virtuelle Welten ändern, nicht aber die reale Welt. Spiele ermöglichen also performative Selbstwirksamkeit mit einem unmittelbaren Feedback darüber, wie gut man sich als Held gerade schlägt. Und das führt uns zu den sozialen Medien. Charlie Brooker, der Erfinder der Science-Fiction-Serie Black Mirror, veröffentlichte 2013 eine Dokumentation mit dem klingenden Titel »How Video Games Changed the World«. Darin versucht er, die 25 gesellschaftlich einflussreichsten Spiele aller Zeiten zu finden. Natürlich präsentiert er Klassiker wie Pong, Tetris, Tomb Raider oder The Last of Us. Am Ende macht sein Film jedoch eine überraschende Wendung. Auf Platz 1 seiner Liste der weltverändernden Spiele landet Twitter. Laut Brooker ist dies ein Massen-Online-Gemeinschaftsspiel, indem man einen interessanten Avatar wählt, um eine Persönlichkeit darzustellen, die lose auf der eigenen basiert und damit versucht, Follower anzuziehen, indem man wiederholt Buchstabentasten drückt und interessante Sätze formt. Brookers These: Soziale Netzwerke sind selbst schon längst Spiele im Sinne einer Gamification, also der Anwendung von Spielmechaniken auf den Alltag, um zum Beispiel die eigene Produktivität zu steigern. Indem es einen konstanten Fluss an spaßigen Belohnungen bringt, hat Social Networking nebenbei ganze Bereiche unseres Lebens gamifiziert. Wir werden von der in Likes und Kommentare gegossenen Aufmerksamkeit der anderen Spielerinnen dazu motiviert, mehr und mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen und seine Regeln und Kausalitäten besser zu begreifen. Jene Schönheit der Mühe, von der Tseti Nguyen spricht, empfinden auch werdende Influencer und Twitter-Intellektuelle. Jeden Tag hat man ein Drama, sagt die Games-Journalistin Oiv Wilson in Brookers Dokumentation. Und jeder versucht, der Nächste zu sein, über den man spricht. Wir würden noch einen Schritt weitergehen. Soziale Netzwerke sind nicht nur Spiele, sie können wahre Heldenreisen bieten. In Form von Protagonisten, Verbündeten, Mentoren und Antagonisten sind sie sehr ähnlich strukturiert und weisen gleichzeitig die Mechaniken eines Spiels auf, welches uns gestattet, unser Ich auszuprobieren.